Bruun Leijsner. Bruun Leijsner wou voor ons boete van maat het hoogste vers in jaar. Daar kwam Weihnachten zo graag nog niet. We woonden naar een maat en mijn gevatte, dat beruim ik matje. Der hat sich die Aufgabe gestellt, jedes Jahr der Blumenteppich zu legen, wo uns Herrgott schon beim letzten Sein drüber getragen wird. Der Altar, der muss gestiebelt werden, mit uns Ruß, Jodere Kreuz, die bastige Kerzenlüterer und Wurblumen. Der Jahr wird allerhand zu planen und auszuknufen. Alle Maten Pute wurden mit eingespannt und auch all uns Liermädchen. Unser Tommy, das war so hoch, der lief in all ein Freud mit. Der spielte nur so jetzt wie Wachung für uns alle. Das war er aber auch. Mit großen Mangeltöchen uns trugen wir nach den Wäldern, nach dem Bösch und nach der Kiep. Es mussten Blumen gesammelt werden für den Teppich. Majorite, Chorblume, Klatschmuhn und rote Klee fuhren wir an der Kipp. Zwischen Zehenwinge und Mittelwinge wurde die Blume geköpft. Denn die Köpfe, die wurde ja bloß gebrochen. So trugen wir von Welt zu Welt. Manchmal wurden auch noch die Buren hängen aus und wurden uns vor Jahren. Aber das wollten wir uns nicht hier wollen. Wir schrieben dann, die Blumen, die sind für uns Herrjötsche. Da kicken sie uns herrlich an, aber wir dürfen wieder pflücken. Unser Möb, der beruhigende sich gerade so langsam so abböseles. Und der war nämlich halt fies mit der Zänge am Fletschen, wenn uns in der herrlich am Feuer kommt. Uns Jut Ross hat uns eine Püngel Butterramme eingepackt. Selbst hier backen weg mit Sehen für alle Mann. Das schmarrte nur aus. Mir hat die Hunger für zu wrecken. Für den Dusch, der Jahr wird ein großer Fleisch Kuletschwasser. Die Jungrei und. Wenn wir die Kipp auf den Gras hatten, trugen wir noch die Dörwisser Ferne. Ungewehrs wird die Fleisch mit Wasser neu gewollt. Denn im Jungfer die Fleisch, da war ja noch Kulitsch. Und sie hat geschüttelt und da hat man uns hier dran gekommen, fertig. mit die große Gau von Blumenkopf jungen wir dann noch heim. Unser Hausknecht macht die Blumen auf große Bäumes Papier im Keller auslegen. Dass sie frisch bleiben und da wurde sie ganz fürsichtig mit Wasser gesprengt. Am anderen Tag trugen wir dann noch einen Bösch und noch einen Ruhestehen. Da haben wir den Jüngsten aufgestreut. Manchmal ratschten wir uns in den Wingere, aber das war nicht schlimm. Das wurde an der Schütze aufgeweicht und sie hat drei Leck und eine junge Twiggere. Kraut wird aufgeströft und wandte dann schnippelte mir die Spitze ab, so hoch wie mit Drahtkommen. Von der Trunst, da hatten wir flügge ein paar Mangel wohl. So rissen wir ein paar Dach Kilometer wies ab. Müll, dreckig, unser Katsch, kommen wir abends noch hin. Da waren wir uns groß an uns. Mit Zopp und Zwick wurden wir in die Bütte stopp. Wir schrub. Der Kopf geweiche, bis dat man blind geworden. Und das Mädchen, das Stung hat mit Zuckerwasser parat. Für den Fruun Leijsnerstag, da kriegst du mir den Locken aufgedreht. Hier kam das Zuckerwasser auf die Haare und dann wurde die mit Babalotte eingedreht. Der Bündel über die Trocken, wir blenden wie Butschert, wo wir auch. Als Roos nicht mit sich verhandeln, dass man an der Abend ein Skeinmilch zu essen brauchte. Dafür ja aber Kakao mit Zwieback. Das war bei uns Rosenbelohnung für uns Bloch. Beim Essen fuhr uns auch der Ohren zu, so müde waren wir. Das Abendsgebetchen, das wurde auch an den Götter gehalten, denn wir kippten für uns Bettschrat bald um. Uns Roos hat es in Sinn. Und dann kam der große Tag. Alles, was Bein und Arme hat, wird bejegetummelt. Unsere Schwester, unsere Isabel und unser Gerd, die trotten nur auch in Aktion. Alles wird mit Hilfe und Maat das Podium aufbauen für den Altar. Und Maat lief nämlich die Prozession aus. Und da wird der letzte sein gehoffen. Der schwere Teppich wird rausgeschleift werden. Das jüdere Kreuz, die Lüter und all die Blumen. Die Altardeck, die hat uns Parkstraße groß gestiebt und die feinen Spitze darum gehäkelt, die kommen nur zu ihr. Und dann irisch wurde der Blumenteppich ausgeladen. Unser Vater hat Schablone ausgeschnitten und die Farbe von dem Blumenmaterial eingezeichnet. Und Isabel hat Yachtenbau studiert. Und wird fachmännisch beraten. Die Schablone wurde um Maat opgelad und die Konturen mit Wisse Sang fürgezeichnet. Bad Papodene Atta und Wim dafür. Der junge Mensch bäckelt sie dran. Dann laden sie die Blume in der Pänzchen. Alle Farben fein abgestimmt. Jedes Jahr war er den Pracht, das Werk zu bekicken. Vater, Mutter, meine Schwester und all uns Lademädchen waren stolz auf das Kunstwerk. Nun konnte die Prozession kommen. Herr Jötsche hat eine Jude empfangen und Maat. Wenn uns Herr Jötsche dann endlich über den Teppich getragen war, kommen die Lüchscher mit Tüten und Säckelchen und raven die Blumen darin. Sie schrappen so viel, wie sie kriegen konnten. Die wurde dann gedrückt und bei Schwoje wie Trotte von Nöschen streut, als Rauchopfer. Die jüngste Gute wollte ja noch mit der Prozession gehen, aber wenn die zu eng war. Da liefen mir Glück, noch wollen sie, noch Maat. Beim süßen Josef saß nämlich Vater mit der ganzen Belegschaft beim Eis. Das kriegen wir dann als Belohnung spendiert. Nun sagen sie, eine Weihnachten war schöner.